Deswegen habe ich auch gehört. Uiuiuiui. Der hat Herzrasen. Meine Güte. Warte mal. Der hat den Kopf ganz schnell. Was tut er? Vor der Ruhe?